Johann Peter Hebel, Die Erschaffung der Erde, aus Biblische Geschichten für die Jugend bearbeitet, erstes Bändchen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber die Erde war nicht alsbald so schön, wie sie jetzt ist, eingerichtet zur Wohnstätte der Menschen. Das Licht, die Luft, Gestein und Grund, die Keime aller Gewächse und aller lebendigen Wesen lagen noch ohne Ordnung, eingehüllt in Wasser und wässerichte Dünste, und es gärte und bewegte sich alles durcheinander. Da scheidete sich zuerst allmählich das Licht oder die Helle von der bewegten Masse. Es scheidete sich die Luft und erhob sich und zog wässerichte Dünste mit sich in die Höhe. Also wölbte sich über der Erde der schöne hohe Himmelsbogen und der Wolkenhimmel gestaltete sich und die Luft dehnete sich aus zwischen Himmel und Erde. Nachdem scheidete sich das Wasser und floss zusammen in das Meer, dass das Erdreich trocken wurde, und es taten sich lebendige, frische Wasserquellen in der Erde auf, die ergießen sich in die Bäche und Ströme und laufen in das Meer. Als aber die Wasser abgelaufen waren von dem Erdreich, gingen die Keime der Gewächse auf, und das Erdreich wurde geschmückt mit Gras und blumenreichen Kräutern und fruchttragenden Bäumen, die blühen und bringen ihren fruchtbaren Samen in sich selbst, jedes in seiner Art. Nachdem klärte sich der Wolkenhimmel auf, und die Sonne erschien in ihrer Herrlichkeit am reinen, blauen Firmament und leuchtete auf die stille Erde herab und gleicherweise, als sie untergegangen war, der Mond und die Sterne. Es war noch kein lebendiges Wesen vorhanden, das sich über die schönen Lichter hätte freuen können. Aber bald fing es an, sich im Wasser zu bewegen, an großen und kleinen Fischen. Es flogen Vögel in der Luft umher und kamen immer mehr und setzten sich auf die Zweige der Bäume in ihrem farbenreichen Gefieder und freuten sich in tonreichen Weisen. Es kamen Tiere auf der Erde zum Vorschein, jegliches in seiner Art. Der Falter flatterte um die schönen Blumenhäupter, das Lamm hüpfte und weidete auf dem Anger. Im Wald erging sich der prächtige Hirsch, überall in allen Höhen und Tiefen bewegte sich ein fröhliches Leben. Dies alles ist so geworden durch Gottes allmächtigen Willen, durch sein lebendiges Wort. Gott sprach, es werde, und es ward. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.